Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Es ist der dritte Mittwoch im Monat. Zeit für Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Sommer in Berlin und es geht genauso weiter wie vorher, als es noch kühl war. Widerstand und Proteste gegen Zwangsräumung, gegen Repression und Solidarität mit Gefangenen oder Angeklagten. Wir haben Berichte über den Auftakt des aus den 129 Ermittlungen hervorgegangenen politischen Repressionsverfahrens, was in Berlin-Moabit stattfindet. Wir haben einen Bericht vom Kiezspaziergang. Syndikat lebt, lebt, lebt, ist der überschrieben. Denn Mieterinnen und Mieter organisieren sich weiter gegen Zwangsräumung und die wahnsinnige Gentrifizierung, die in vielen Teilen Berlins ja die Menschen wirklich ins Elend stürzt. Und in Neukölln, gerade im Schiller- und Weise-Kiez, gibt es da doch sehr starken Unmut. Das hat seit der Räumung des Syndikats nicht aufgehört. Im Gegenteil, es hat zugenommen. Und dann möchte ich noch kurz berichten von einer Online-Veranstaltung, die im Zusammenhang mit der Berlinale stattfand. Der Film Philly DA, der sich mit Rassismus und Polizeigewalt und der Masseninhaftierung in den USA, speziell in Philadelphia, im Bundesstaat Pennsylvania, auseinandersetzt. Und der Zusammenhang zu dem afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal liegen auf der Hand. Es gab auf der Berlinale eine Vorführung, wo das auch dann thematisiert wurde am Rand, und anschließend am vergangenen Sonntag eine Online-Veranstaltung mit dem Regisseur dieses Films, an der viele Unterstützerinnen und Unterstützer von Mumia Abu-Jamal teilnahmen. Und dazu werde ich nachher in der Sendung noch was erzählen. Ganz wird garniert mit etwas Radau-Musik von mir zusammengestellt. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's. Poderia ser inocentado, mas o tribunal burguês racista, covarde, opressão. De ódio e racismo, essa é a engrenagem do capitalismo. Punir e se vingar de quem não aceita as injustiças, opressões do sistema. Mas o caso de Mumia Abu-Jamal ganha visibilidade a nível mundial. Milhares de manifestantes pelo mundo fazem protesto contra o absurdo que foi o julgamento, a sentença de Mumia. A força das lutas, o povo nas ruas fazem protesto. Campanha, manifestação, consegue adiar por várias vezes a execução ao longo de quase 30 anos de batalha. A pena de morte é revogada. Mumia passa a cumprir prisão perpétua. As grades não aprisionam suas ideias. Um revolucionário, um sábio, autêntico, um guerreiro sagaz do gueto. Na prisão, Mumia escreve vários livros denunciando as atrocidades do racismo, a opressão do Estado e do capitalismo, sistema que mantém os privilégios dos ricos. Mumia é mais um preso político. Sua prisão é um exemplo explícito de como a justiça burguesa é cruenta, extremamente racista, atroz, violenta. Sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional. Libertem Mumia Abu-Jamal. Sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional. Libertem Mumia Abu-Jamal. Mumia, eles não querem apenas sua morte. Eles querem que aceitemos a miséria e a fome. Querem que nos calemos diante a crueldade. Nos querem dóceis, pacíficos e covardes. Eles querem que aceitemos com naturalidade a violência e toda a precariedade na comunidade. Eles querem que não enxerguemos de fato que o tráfico de droga é um projeto macabro orquestrado pelos governantes e capitalistas que lucram com o crack e a cocaína, com armas que circulam nos morros e favelas. São grandes negócios para os senhores da guerra. Eles querem nos torturar no sistema carcerário, querem nos encurralar em favelas e barraco. Eles querem nossa ruína e destruição, querem que nossos filhos morram de inanição. Eles querem que a juventude entre nas gangues, poderosos lucram com derramamento de sangue. Eles querem guerra, genocídio e carnificina, pois esse é o mecanismo do sistema capitalista. Eles querem massificar os pobres nos carceris. Quanto mais preso, maior a lucratividade. Esse é o sistema horrendo, covarde. Os crimes dos poderosos contra a humanidade, nos prender em presídios, é um projeto político para encobrir os crimes dos ricos. A única saída para acabar com a violência é abolir as prisões, destruir o sistema, como Mumia Abu-Jamal nos ensina. Nunca desistir da luta combativa. São 40 anos de resistência no cárcere. Mumia não desiste da luta pela liberdade. Sua história de coragem, vontade de viver, demonstra que o sistema não pode nos deter. Suas palavras, seus escritos são lições de luta contra as grades e prisões, contra os grilhões, cadeias, algemas, contra os poderosos e sua soberba. Mumia, seu sonho de liberdade nos inspira a combater o sistema na luta pela vida. Sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional. Libertem Mumia Abu-Jamal. Sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional. Libertem Mumia Abu-Jamal. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Am 7. August 2020 ließ der rot-rot-grüne Senat 2700 Polizeibeamte auf die Bevölkerung im Weisekiez los. Ziel war es, eine seit anderthalb Jahren umkämpfte Kollektivkneipe namens Syndikat zu räumen, um dort einer Briefkastenfirma, die zu Steuervermeidungszwecken sich in Luxemburg angemeldet hat, in Wirklichkeit aber Pierce Global Real Estate Limited gehört, aus den UK, aus England, um für die eben diese Kneipe leer zu räumen. Es gab unheimlich starken Widerstand, die Nachbarschaft ist bis heute empört, diese Räumung hat tiefe Spuren hinterlassen und hat viele Menschen zusammengebracht, die sich jetzt auch gegen ihre eigene Verdrängung wehren. Und immer am 7. des Monats finden seit geraumer Zeit Kundgebungen oder Aktionen im Kiez statt, um

hoffentlich eine große Musikkundgebung feiern mit vielen politischen Redebeiträgen und vieler schöner Musik. Für jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Wir haben ja bereits in den letzten Sendungen darüber berichtet, dass ein politischer Repressionsprozess in Berlin-Moabit angefangen hat gegen Cem, ein Berliner, dem im Zuge von bereits lange abgeschlossenen sogenannten Terrorismusfahndungen nun Aktionen vorgeworfen werden, für die er sich verantworten soll. Die ganze Geschichte liegt viele, viele Jahre zurück. Und es ist sehr fragwürdig, was die Staatsanwaltschaft dort überhaupt bezweckt. Der erste Prozesstag fand in der vergangenen Woche am Dienstag statt, dem 8. Juni. Und er war gekennzeichnet von Unverständlichkeiten und langen, langen Pausen. Denn, wie sich herausstellte, wurde der von der Staatsanwaltschaft nicht mal die komplette Akte an die Verteidigung ausgegeben. Auch dem Gericht liegen diese nicht vor. Außerdem hat das Gericht die Verhandlung in einen Hochsicherheitszustand versetzt, der angeblich oder die noch gar nicht untersuchten Vorwürfe, dass der Angeklagte ein Linksradikaler sei, würden zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen berechtigen, meinte das Gericht. Inzwischen gibt es einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht und es ist gar nicht weiter ersichtlich, wie dieses Verfahren weitergeht. Jedenfalls hat dieser Prozess unglaublich lange gedauert. Gleichzeitig harrten ca. 40, 50 UnterstützerInnen draußen vor dem Gericht in praller Sonne aus, um Cem zu unterstützen. Es gibt zwei sehr gute Berichte oder ausführliche Berichte, einen bei der Soli-Gruppe für Gefangene und einen auf dem No 129-Blog

Nalarsa sıyoruyor yukarı bulutlar körreder gözleri Ölüm ve acı beklese de bizleri Onları yemek için yürümeliyiz ve evde yerli Varlığımız özgürlük, cesaret ve inançla savunmalıyız Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Vergangene Woche startete die Berlinale. Am vergangenen Donnerstag war da noch ein Film, der zu den Themen, die wir in dieser Sendung behandeln, besondere Bedeutung hat. Er hieß Philly DA. Es ging um den Staatsanwalt und die Staatsanwaltschaft in Philadelphia, einer, ich glaube, der fünftgrößten US-Metropole, an der Ostküste gelegen, politisch eine sehr hohe Bedeutung. Die Nähe zu Washington historisch immer ein politisches Powerhouse in den USA gewesen. In dieser Stadt ist 1954 der Journalist Mumia Abu-Jamal geboren. Natürlich noch nicht als Journalist damals, aber später wurde er einer in den 1980er Jahren kriminalisiert, zum Tode verurteilt und seitdem heftige Auseinandersetzungen für seine Befreiung, die inzwischen weltweit sich vernetzte Solidaritätsbewegung, hat unheimlich viel in die Wege gesetzt. Und derzeit wird ja auch über ein Revisionsverfahren oder ein neues Verfahren für ihn verhandelt. Der Film Philly DA beschreibt einen neuen Staatsanwalt in Philadelphia, der vor einigen Jahren angetreten ist, dieses, was viele sagen, korrupte Justizsystem grundlegend zu reformieren und die Praxis von rassistischer Polizeigewalt und Masseninhaftierung zumindest für den Bezirk Philadelphia zu beenden und umzudrehen. Er hat eine Menge Dinge dabei getan. Es gab ein Kamerateam, angeleitet von Ted Passan, einem Bewohner Philadelphias, derselbe Filmemacher ist, der von Tag 1 mehr oder weniger von der Kampagne dieses Staatsanwalts Larry Krasner ihn begleitet hat. Staatsanwälte sind ja gewählte Ämter oder zumindest der Chef der Anklagebehörde, der Bezirksstaatsanwalt. Es gibt 2500 Bezirksstaatsanwälte in den USA, also diesen Menschen, die dort gewählt werden, kommt eine sehr hohe Macht zu bei der Frage, wie das Recht dann wirklich angewandt und ausgelegt wird, sprich auch welche Anklagen erhoben werden und welche eben nicht. Da sind eben ja inhaltliche Fragen und die Auslegung des Rechts durch den jeweiligen Staatsanwalt sehr, sehr entscheidend. Viele Jahrzehnte lang war das Law-and-Order-Politik gegen Arme, sehr rassistisch, und mehr oder weniger war die Staatsanwaltschaft und auch die dahinterliegende Justiz eine Aburteilungsmaschine für die Gefängnisindustrie. Das alles ist Larry Krasner angetreten zu ändern, und die Dokumentation, die letzten Donnerstag in der vergangenen Woche auf der Berlinale zu sehen war, zeigt eben die ersten 3 Jahre seiner Amtszeit. Es waren mehrere Folgen, es ist eine Serie, inzwischen gibt es 8 Teile von Philly DA. Die ersten 2 wurden dort gezeigt. Es gibt viele weitere Folgen, die auch kontroverse Themen behandeln, die leider ja da nicht gezeigt wurden, weil das hätte wahrscheinlich dann eine ganze Nacht gedauert. Auch schon so dauert die Vorführung 2,5 Stunden. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Filmemacher Ted Passan danach zu reden. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Berlinale eine folgende Online-Veranstaltung organisiert. Wir, das ist das Freemomia-Netzwerk. Und am vergangenen Sonntag fand die dann auch statt mit ihm und einigen Leuten aus der internationalen Freemomia-Bewegung. Und er erzählte halt, wie er sich den Zugang zu diesem Staatsanwalt verschafft hat. Es war erstaunlich, die Staatsanwaltschaft war von Beginn ihrer Wahlkampagne davon überzeugt, dass Transparenz eine wichtige Sache sei, und hat dieses Filmteam einfach überall mit reingelassen, auch in ihre Meetings, in ihre Besprechungen. Es wurde sehr viel deutlich, welche politischen Kräfte dort gegeneinander angetreten sind. Ich würde sagen, viele Leute, die aus der Bürgerinnenrechtsbewegung kommen, haben große Hoffnungen in Larry Krasner gesetzt und ihm sehr viel Unterstützung organisiert. Es war eigentlich ein Selbstläufer. Larry Krasner alleine hätte diese Wahl sicherlich nicht gewonnen, wenn nicht Tausende von Menschen in Philadelphia ihn bei seiner Wahl unterstützt hätten, und nicht nur durch Solidaritätsbekundungen, sondern durch aktive Arbeit. Es wurde monatelang auf diese Wahl hingearbeitet, es wurden Kundgebungen organisiert, Menschen gingen von Tür zu Tür, redeten überall auf den Straßen mit den Leuten und machten klar, die Masseninhaftierung und die rassistischen Polizeikontrollen und die Polizeigewalt, all das muss enden. Man konnte in dem Film dann eine Menge Dinge sehen, zum Beispiel, dass sofort eine Liste eingerichtet wurde von Polizeibeamten, von denen bekannt ist, dass sie Rassisten sind, dass sie Aussagen fälschen, dass sie teilweise Anlässe schaffen, um Leute zu kriminalisieren. Alle diese Polizeibeamten wurden nicht mehr vorgeladen, um in Gerichten auszusagen. Auf dieser Liste sind inzwischen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 1000 Polizisten von ungefähr 5000 Polizisten, die es in Philadelphia gibt. Also ein sehr hoher Prozentsatz der Polizisten in Philadelphia wird nicht mehr vor Gericht als Zeugen anerkannt, was eine totale Veränderung in der Beweisführung und auch in den Möglichkeiten von Angeklagten und Opfern von Polizeigewalt geschaffen hat. Es sind über 20 Menschen inzwischen freigelassen worden, deren Verfahren offensichtlich auf grotesken Anklagen beruhten. Es sind auch politische Gefangene der Move 9, die sind alle inzwischen freigelassen worden, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, sie besteht nicht mehr auf einer weiteren Inhaftierung. Ein Fall, der sehr kontrovers ist, weil da die Staatsanwaltschaft ganz andere Linie verfolgt, ist der von Mumia Abu-Jamal. Dort stützen sie sich eigentlich auf die Unterlagen der von politischer Voreingenommenheit, Klassismus und Rassismus geprägten Anklage, die gegen Mumia Abu-Jamal in den 1980er Jahren gelaufen ist. Und wir wollten diskutieren, warum das so ist, denn in vielen ist sich der Staatsanwalt Larry Krasner mit seiner Kritik an den Verhältnissen mit dem politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal absolut gleich. Also die unterscheiden sich gar nicht in der Kritisierung der Probleme. Mumia Abu-Jamals Kriminalfall ist durchzogen von Unregelmäßigkeiten und vor allen Dingen von Lügen und Fälschungen. Es gibt keinen Punkt in der Anklage von Mumia Abu-Jamal von 1982 oder von dem Verfahren von 1982, der heute noch in irgendeiner Form Bestand hätte. Aber die Staatsanwaltschaft von Philadelphia, die sich in vielen, vielen Punkten sehr, ja, wirklich progressiv benimmt, verfolgt hier eine andere Linie. Und wir sprachen am Sonntagabend mit verschiedenen Vertreterinnen der Free-Mumia-Bewegung, als auch mit dem Filmemacher Ted Passen, der ja nun seit 3 Jahren sehr engen Umgang mit Larry Krasner und seinem Team, seinem Staatsanwaltsteam geführt hat, wie man sich diesen Widerspruch erklären kann. Und die Antwort, die der Filmemacher gab, die war so einfach wie auch gleichzeitig erschreckend. Larry Krasner hat bei seinem Amtsantritt fast alle Staatsanwälte entlassen, denen rassistische und politisch repressive Handlungen bewiesen werden konnten. Das waren ziemlich viele in dieser Staatsanwaltschaft. Das ist eine Behörde mit über 300 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und er hat sehr viele von denen entlassen. Das Problem für ihn heutzutage ist, dass er niemanden mehr in der Behörde hat, der überhaupt Detailwissen zu diesem Verfahren hat und er stützt sich allein auf die schriftlichen Akten, die die Staatsanwaltschaft ihm hinterlassen hat. Das würde eigentlich ausreichen, denn wenn man sich die Akten genauer anschaut, würde man sehen, dass dort unheimlich viel manipuliert wurde. Es gab zum Beispiel bezahlte Zeugen, die noch nach der Verurteilung Mumias gefragt haben, wo bleibt mein Geld? Es gab unheimlich viele Fälschungen, was den Tathergang durch die Polizei beinhaltet. Also zum Beispiel die Position der einzelnen Akteure stimmten überhaupt nicht, die Reihenfolge der Abläufe stimmte nicht. Die sehr zentrale Frage, ob Waffen überhaupt benutzt wurden, zum Beispiel Mumia Abu-Jamal, der eine zugelassene Waffe damals als Taxifahrer hatte, ob die überhaupt jemals abgefeuert wurde, all das ist ja nie, das ist ja nie untersucht worden, beziehungsweise es wurde damals im Verfahren behauptet, ja leider seien die Ergebnisse, die forensischen Untersuchungen da leider verloren gegangen, aber ja, dann ist klar, dass die beiden Hauptbelastungszeugen, die gegen Mumia ausgesagt haben, massiv von der Polizei unter Druck gesetzt wurden. All das steht in den Akten. Zum Beispiel die Prostituierte Cynthia White, die eine sehr zentrale Zeugin war, weil sie gesagt hat, sie hätte in der Nacht an dieser Straße gearbeitet und alles gesehen. Die war gar nicht am Tatort. Die hat vier verschiedene Aussagen gemacht, bis sie endlich vor Gericht das gesagt hat, was die Polizei von ihr wollte. Ein weiterer Mann, ein Taxifahrer namens Robert Schobert, der auf Bewährung war, weil er in einem Beziehungsstreit einen Molotow-Cocktail in die Grundschule seiner damaligen früheren Freundin geworfen hat, im Betrieb, der dafür nur auf Bewährung gekommen ist und seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer verloren hatte, der behauptete, hinter dem Polizeiauto damals eingeparkt zu haben und alles beobachtet zu haben. Tatortfotos sowohl von der Polizei als von unabhängigen Journalisten belegen, dass dort kein Taxi stand. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Taxifahrer, der auf Bewährung ist und Taxi fährt ohne Führerschein, weil er eine Woche vorher die wegen Trunkenheit am Steuer verloren hat, hinter einem Polizeiauto einparkt, um dort seine Bücher auszufüllen, die ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann vor Augen führen, dass in den Akten steht, dass eben dieser Taxifahrer später von der Staatsanwaltschaft sein Geld gefordert hat. Die Liste der Widersprüche ist so unglaublich lang, dass unsere Sendezeit dafür nicht ausreichen würde. Fakt ist jedenfalls, wenn die Staatsanwaltschaft von Philadelphia sich mit diesen Akten beschäftigen würde, wenn sie wirklich mal lesen würde, würde sie von alleine darauf kommen, dass dieses ganze Verfahren von vorne bis hinten von politischer Verfolgungswillen durchzogenes Fehlverfahren war, in dem ja massiv ein kritischer Journalist kriminalisiert und verurteilt werden sollte. Amnesty International hat das in einem Untersuchungsbericht über das Verfahren bereits im Jahr 2000 festgestellt. Der heißt Alive in the Balance, The Case of Mumia Abu-Jamal. Gibt es auch in deutscher Übersetzung, findet ihr im Internet. Wer das im Detail mal lesen möchte, sind irgendwie 35 Seiten Bericht, sehr, sehr interessant. Trotz alledem vertritt ein progressiver Staatsanwalt eben diese Haltung, versucht dieses alte Unrechtsurteil aus dem Jahr 1982 aufrechtzuerhalten und Mumia Abu-Jamal sitzt inzwischen knapp 40 Jahre im Gefängnis, mit der Untersuchungshaft davor sind es jetzt bald 40 Jahre. Er ist sehr krank und hat im Gefängnis wenig Chancen, noch lange zu überleben. so wie viele Langzeitgefangene, und musste sofort freigelassen werden. Aber die Staatsanwaltschaft mit ihren wirklich dusseligen und inkompetenten Verhalten in diesem Fall zieht diese ganze Geschichte unnötig in die Länge, wobei sich in der Kritik der Verhältnisse durchaus einig ist mit dem Angeklagten. Sie gehen davon aus, er habe einen Mord begangen aufgrund falscher Grundlagen, die sie selbst kritisieren in ihrer eigenen Behörde. Es ist fast schon kafkaesk. Es ist ein weiteres Beispiel der sogenannten Mumia-Exception, der Mumia-Ausnahme, ein Begriff, der in Philadelphia recht oft gebraucht wird. Alle möglichen Grundrechte gelten nicht, wenn Mumia Abu-Jamal sie einfordert, weil sein Fall als so markant und berühmt und wie auch immer dargestellt wird, was der Fall sicherlich ist. Aber es ist schon merkwürdig, dass der Betroffene selber bisher relativ selten in der Lage war, irgendeines seiner verfassungsmäßig verbrieften Rechte in den USA anzuwenden, weil sie gegen ihn halt immer umgedeutet werden. An der Veranstaltung war noch eine Menge mehr zu sehen. Es wurde am Ende gesagt, dass die Veranstaltung, die aufgezeichnet wurde, auch demnächst veröffentlicht wird. Wenn das passiert ist, werden wir das hier in der Sendung ansagen. Es war wirklich sehr, sehr interessant für Leute, die sich mal detailliert mit den neuen Entwicklungen im Fall Mumia Abu-Jamal auseinandersetzen wollen, weil da sehr viel Insiderwissen aus Philadelphia zu hören war. Yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ja, da ist unsere Stunde auch schon wieder rum. Hier geht's gleich weiter auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Bleibt dran, es gibt viele interessante Sendungen. Viele, sehr viele. Und ich verabschiede mich. Am ersten und dritten Mittwoch des Monats kommt immer Radioaktiv zwischen 16 und 17 Uhr hier auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Und wenn ihr bis dahin Sehnsucht nach uns habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch nochmal als Podcast hören. Ihr könnt es auch Freundinnen und Freunden zuschicken, in sozialen Medien teilen und dergleichen mehr. Geht einfach online auf radioaktivberlin.nostate.net. Und da findet ihr jeweils immer einige Stunden nach Ausstrahlung die neuesten Sendungen, Podcasts und noch einiges mehr. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Und das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist und dann nach Berlin kommt und hier einen neuen Jingle aufnimmt.